Kapitel 5 Verben Gegenwart Präsens Übung 4 Sonntagnachmittag um 4 Was machen die Leute? Schreiben Sie Sätze. Hören Sie dann und sprechen Sie nach. A. Peter schläft vor dem Fernseher. B. Herr Zimmer liest Zeitung auf der Terrasse. C. Rosalie schreibt einen Brief an ihre Tante. D. Tim trifft seine Freunde in der Stadt. E. Frau Zimmer trinkt eine Tasse Tee.